Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands NRW der Piratenpartei Deutschland vom 14. Oktober bis zum 26. Oktober 2016. Ticket Nummer 231139, Beauftragung Verwaltungsteam NRW. Das Ticket ist vom 14. Oktober, der Antrag ist vom Ralf. Ich beantrage hiermit Piratenschlumpf zwecks Datenübertragung und unterstützenden Arbeiten für den zukünftigen Mailversand in das Verwaltungsteam NRW zu berufen. Da er derzeit sowieso mit der Mitgliederverwaltung Bund und NRW beim Bund beauftragt ist, liegen sämtliche Datenschutzunterlagen vor. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 233556, Beauftragung Büropirat. Dieser Antrag ist vom Dennis vom 13. Oktober. Der Landesvorstand beauftragt Benjamin damit, den KV Gelsenkirchen als temporärer Büropirat wiederzubeleben. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 233895, Request Tracker Zugang Kassenprüfer. Der Antrag ist von Martin aus der LGS vom 14. Oktober. Hallo Vorstand, die Kassenprüfer hätten für ihre Prüfung gerne Zugang zum Request Tracker. Wäre es möglich, kurzfristig 2 bis 3 Zugänge für die Schatz-CQs einzurichten? Dieser Antrag wurde leider abgelehnt. Ticket Nummer 234258, Beauftragung Thomas Gaul. Das Ticket ist von Bernd vom 16. Oktober. Sehr geehrter Landesvorstand NRW, ich bitte um offizielle Beauftragung des ehrenwerten Thomas Gaul, seines Zeichens Bundeskassenprüfer, für die am 5. und 6. November stattfindende Kassenprüfung NRW. Dieser Antrag wurde angenommen. Es folgen nun 4 Tickets. Alle sind von Bernd und alle sind vom 16. Oktober und alle betreffen Auflösungen von Untergliederungen des Landesverbandes. Die Begründungen sind zum Teil unterschiedlich. Alle vom Landesvorstand beschlossenen Anträge bedürfen noch einer nachfolgenden Bestätigung durch eine Mitgliederversammlung des Landesverbandes. Ticket Nummer 234260, Auflösung, Untergliederung, hier Ortsverband Pulheim. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 234262, Auflösung, Untergliederung, hier Coesfeld. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 234263, Auflösung, Untergliederung, hier KV Euskirchen. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 234264, Auflösung, Untergliederung, hier KV Soest. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 234316, das ist ein Finanzantrag vom Masch bezüglich eines Workshops der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Liebe Kollegen, ich möchte den Workshop der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Planung und Management von Kampagnen am 2. und 3.12. gerne wahrnehmen und beantrage deshalb, der Vorstand des Landesverbandes NRW der Piratenpartei Deutschland beschließt die Teilnahme von Manfred Schramm an oben angegebenen Workshop und die Übernahme der Teilnehmerkosten in Höhe von 65 Euro. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 234391, Moderation Mailingliste NRW Info. Dieser Antrag ist vom Dennis vom 17. Oktober. Ich beantrage René Schmitz mit der Beauftragung zu versehen, die Mailingliste NRW Info moderativ zu begleiten. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 233338, Spende für kommunale Sperrklauselklage VKV Mettmann. Dieser Antrag ist vom Volker vom 12. Oktober. Hallo Vorstand, der VKV Mettmann hat auf seiner Kreismitgliederversammlung folgenden Beschluss gefasst. Der VKV Mettmann stellt dem Landesverband NRW für die Klage gegen die kommunale Sperrklausel ein zweckgebundenes Budget in der Höhe von 500 Euro zur Verfügung. Da es sich hier um ein VKV-Budget handelt, hat er Landesvorstand das im Umlauf beschlossen und bedankt sich vielmals für die Unterstützung. Ticket Nummer 233936, Beauftragung der Mitgliederteam Wahlprüfstein. Ein Ticket vom 26. Oktober vom Masch. Folgende Mitglieder wurden für das Team Wahlprüfsteine beauftragt. Die Beauftragungen sind befristet bis zum 30. Mai 2017. Beauftragt wurden Christian Kellers, Manuela Langer, Stefan Borgräfe, Reinhard Beckmann und Isan. Ticket Nummer 234640, Budget nach Bestellung 3. Oktober für den VKV Recklinghausen. Dieser Antrag ist vom 18. Oktober von Yoshi Bär. Der LV NRW möchte bitte folgendes Budget für den VKV Recklinghausen beschließen. Ein Budget von 500 Euro für die Nachbestellung der verteilten Werbemittel am 3. Oktober. Dieser Antrag wurde angenommen. Und zu guter Letzt haben wir hier noch drei Tickets mit der Nummer 233294, 235013 und 235336. Mit diesen Beschlüssen wurden drei neue Mitglieder in den Landesverband aufgenommen.